Das Segelflieg übers Meer in die Welt. Sieh die hohen Wellen, sieh, wie wir uns ihnen stellen, durch die Nacht in die Welt. Auf der Fährte von Piraten, von Seebären über Seemannskarten, besegeln wir die Meere mit Seefahrten um die Welt. Auf der Fährte von Piraten, von Seebären über Seemannskarten, besegeln wir die Meere mit Seefahrten um die Welt. Eisig, Hagel aufs Deck fällt. Fühl des Schiffes wanken, lauscht im Wasser an den Planken, in der Koje unter Deck. Ein Mysterium. Von Seebären über Seemannskarten besegeln wir die Meere mit Seefahrten um die Welt. Auf der Fährte von Piraten, von Seebären über Seemannskarten besegeln wir die Meere mit Seefahrten rund.